Ein Schritt vor, drei zurück. Zu Beginn seiner ersten Gespräche mit Giovanni Falcone im Jahre 1984 hatte Tommaso Buscetta, Boss zweier Welten, dem Richter folgenden Hinweis gegeben. Ich warne Sie. Nach diesem Verhör sind Sie eine Berühmtheit, aber man wird versuchen, Sie körperlich und beruflich zu vernichten. Dasselbe wird man mit mir machen. Vergessen Sie nie, dass die Cosa Nostra Sie auf der Abschussliste hat. Und zwar solange Sie leben. Buscettas Prophezeiung begann sich in den Monaten und Jahren nach dem Mammutprozess 1987 zu bewahrheiten. Womit Falcone sich konfrontiert sah, war nicht nur die körperliche Bedrohung. Ebenso wenig waren es nur die altbewährten Methoden der sizilianischen Mafia, nämlich Spitzelei, Intrigen und Fehlinformationen. Zu alledem stieß Falcone im Herzen des Rechtssystems auf Widerstand. Das Anti-Mafia-Team und der Mammutprozess beleidigten unter Juristen ein paar tief verwurzelte konservative Instinkte. Niederträchtige Kräfte taten sich zusammen und ergaben einen feindseligen Morast. Beruflicher Neid, Revierkonflikte zwischen verschiedenen Lagern, Paragraphenreiterei und die eingefleischte Angst vor Talent in allen italienischen Institutionen. Alles in allem traf Falcones Feinde zumindest die Schuld, die Gefahr, die nach dem Urteilsspruch auf Falcone und seine Arbeit lauerte, gänzlich verkannt zu haben. Sie verstanden noch immer nicht, welche Bedrohung die Cosa Nostra darstellte und wie niederträchtig ihre Bemühungen waren, Falcone zu isolieren und alles zu demontieren, was zu einem solch erschreckend hohen Blutzoll erreicht worden war. Auch sahen Falcones Feinde nicht, wie verletzlich er aufgrund der fatalen Kombination war, von der General Carlo Alberto Dalla Chiesa vor seiner Ermordung 1982 gesprochen hatte. Der Richter, der für die Cosa Nostra die größte Gefahr darstellte, wäre durch jeden Hinweis, dass er ungeschützt unterwegs war, jedem Angriff gnadenlos ausgeliefert. Seit 1979 waren vier Richter an vorderster Front von der Cosa Nostra, ein fünfter von der 'Ndrangheta ermordet worden. Andere hatten Glück gehabt und Mordanschläge überlebt. Doch bald würde es wieder Tote geben. Was Borsellino dazu trieb, nach Marsala im äußersten Westen Siziliens in der Provinz Trapani zu ziehen, war sicherlich kein Ehrgeiz. Er wusste, dass die Provinz Trapani eine wichtige Machtbasis der Corleoneser war. 1985 wurde dort die größte Heroinraffinerie ausgehoben, die jemals in Italien entdeckt worden war. Borsellinos Beförderung basierte, ungewöhnlich für Italien, auf seinen Verdiensten, nicht auf der Anzahl der Dienstjahre, auf seinen speziellen Kenntnissen auf dem Gebiet des organisierten Verbrechens. Der nächste Schlag gegen das Engagement der Richter Falcone und Borsellino war vielleicht der vernichtendste von allen. Ende 1987 ging Antonino Caponnetto, ihr Vorgesetzter und der Mann, der die Geburt des Anti-Mafia-Pools beaufsichtigt hatte, in den Ruhestand. Falcone wäre der geeignete Mann gewesen, um Caponnetto zu ersetzen. Der oberste Gerichtsrat jedoch sah dies anders. Am 19. Januar 1988 stimmte er mit einer kleinen Mehrheit dagegen, Caponettos Posten an Falcone zu übertragen. Stattdessen wurde er an Antonino Meli vergeben, einen Richter, der 20 Jahre älter war als Falcone, dafür aber weit weniger Erfahrung mit Mafiafällen besaß und den Methoden des Anti-Mafia-Pools eher skeptisch gegenüberstand. In undurchsichtigem Amtsjargon erklärten die Ratsmitglieder ihre Entscheidung mit dem Hinweis auf Falcones Geltungsdrang und den Personenkult, der ihn umgebe. Als Falcone sich kurze Zeit später um den Posten des Hochkommissars zur Mafiabekämpfung bewarb, dorschte der oberste Gerichtsrat erneut auf ihn ein. Das Amt war nach dem Mord an General Carlo Alberto Dalla Chiesa von der Politik in einem Anfall von Panik geschaffen worden und erforderte die Kompetenzen eines leitenden Superermittlers. Falcone wusste, dass der Inhaber dieses Amtes auch als Blitzableiter für die öffentliche Kritik an der Tatenlosigkeit der Regierung in Bezug auf Mafia-Themen würde herhalten müssen. Gleichwohl glaubte er, in dieser Funktion etwas erreichen zu können. Seine Bewerbung wurde abgelehnt, trotz oder vielleicht auch wegen der Tatsache, dass er von allen Kandidaten der qualifizierteste war. In Palermo erwies sich indes die Ernennung Antonino Melis als zerstörerischer, als Falcone und seine Freunde es befürchtet hatten. Kaum war er am Ruder, überging Meli den Antimafia-Pool kurzerhand. Mafia-Fälle wurden Staatsanwälten übertragen, die keinerlei Erfahrung und keinerlei offizielle Verbindungen zu anderen Staatsanwälten hatten, die sich mit organisierter Kriminalität befassten. Falcone und seine Kollegen wurden mit gewöhnlicher Ermittlungsarbeit überhäuft. Alle wesentlichen Vorteile, die der Pool gebracht hatte, die Anhäufung und das Teilen von Fachwissen, der Panoramablick auf die kriminelle Landschaft Siziliens, die Verringerung des Risikos, wurden verspielt.